Trotz des verfrühten Abbruchs konnten Vacris und Crowley mit ihrer Reise nach Italien zufrieden sein. Zwar hatten sie nicht den Mörder ihres Freundes entlarvt, zumindest aber dessen Arbeit abgeschlossen. Im Gepäck hatten sie hunderte Führungszeugnisse und Vacris war sicher, die Italiener würden noch viele weitere schicken. Dutzende Mitglieder des Bundes würden abgeschoben, zahlreiche führende Banden empfindlich geschwächt werden. Das konnte das Ende der Schreckensherrschaft der Black Hand über Manhattan bedeuten. Gleich nach ihrer Ankunft in New York wurden die beiden Detectives zum Gespräch mit dem neuen Commissioner William F. Baker gebeten. Danach hieß Baker, dessen Aufstieg vom kleinen Beamten an die Spitze des Departments sich allein seiner Loyalität zu Tammany Hall verdankte, die beiden öffentlich zu Hause willkommen. Die Lieutenants Vacris und Crowley bringen von ihrer Reise Informationen über italienische Kriminelle hier bei uns vor Ort mit, sagte er. Die werden uns von großem Nutzen sein. Hinter verschlossenen Türen verbot er Vacris und Crowley jedoch, mit der Presse oder ihren Kollegen über die Mission zu sprechen. Statt die Männer verhaften und abschieben zu dürfen, deren Vorstrafen er ermittelt hatte, wurde Vacris dazu verdonnert, am Schreibtisch die mitgebrachten Dokumente zu übersetzen. Crowley wurde unterdessen zum Sergeant degradiert und in die Bronx versetzt, wo er fernab der italienischen Viertel Streife auf der St. Nicholas Avenue gehen sollte. Man hatte ihn aufs Abstellgleis verbannt. Vacris brachte seine Tage mit den Dokumenten zu. Aus Italien, wo man die Sache inzwischen offenbar ernst nahm, trafen ständig neue ein, zusammen mit Fotos nach Amerika geflohener Krimineller. Über 700 Führungszeugnisse waren es inzwischen, und es gab nun fast so etwas wie das ständige Überwachungssystem für italienische Kriminelle, von dem Petrosino geträumt hatte. Dennoch war Vacris besorgt. Jeder dieser Fälle hatte ein Ablaufdatum. War der Verbrecher erst einmal 3 Jahre in den USA gewesen, konnte man ihn nicht mehr abschieben. Dennoch vergingen Tage und Wochen, ohne dass etwas passierte. Niemand holte die Dokumente ab, keine Haftbefehle wurden erlassen, niemand wurde abgeschoben. Als Vacris mit den Akten fertig war, verstaute er Originale und Übersetzungen in einem Aktenschrank. Dann wurde er genau wie Crowley von seinen Pflichten als Detective entbunden und auf Streife geschickt, in City Island im Nordosten der Bronx. In der byzantinischen Symbologie des NYPD entsprach das einer Fahrkarte ins Gulag. Von seinem Zuhause in Bay Ridge, Brooklyn, war er zu seiner neuen Dienststelle 4 Stunden unterwegs. Seine Schicht dauerte von 5 Uhr nachmittags bis 1 Uhr morgens. Aufgrund von NYPD-Vorschriften durfte er jedoch erst um 8 Uhr gehen, also schlief und aß er oft mehrere Tage am Stück in der Wache, fernab seiner Familie. Irgendwer wollte Lieutenant Vacris offensichtlich abstrafen. Was konnten die beiden Polizisten schon tun? Ein ebenso fundamentaler wie rätselhafter Wandel hatte sich im Department vollzogen. Würden sie sich an die Presse wenden, wäre das ein Tritt vors Schienbein des neuen Commissioners. Deputy Commissioner Arthur Woods, der ehemalige Lehrer, der sich nach seinem Wechsel zum NYPD mit Petrosino angefreundet hatte, war nun von Baker abhängig und nicht in der Lage, die Entscheidung rückgängig zu machen. Das Department wollte nichts mit den Ermittlungen zu tun haben, die Petrosino das Leben gekostet hatten. Unterdessen wurde weiter gebombt und entführt. Wahrscheinlich, urteilte eine Zeitschrift, wäre die Black Hand noch vor Ende 1910 völlig zerschlagen worden, wenn man Vacris Akten genutzt hätte. Möglich wäre das bestimmt gewesen. 700 Mitglieder des Bundes zu verhaften und abzuschieben, wäre ein großer Triumph gewesen, der zu einem Abflauen der Übergriffe hätte führen und ein Signal sein können, dass es von nun an deutlich riskanter sein würde, sich mit der Black Hand einzulassen. So allerdings, fuhr der Artikel fort, wuchs und gedieh das Böse weiter.